Nummer 3. Hallo Lars, Stefan hier. Du, ich habe ein großes Problem. Mein Fernseher funktioniert nicht und heute Abend ist doch das Fußballspiel. Kann ich zu dir kommen? Du hast doch einen Fernseher, oder? Ruf mich bitte schnell zurück. Hallo Lars, Stefan hier. Du, ich habe ein großes Problem. Mein Fernseher funktioniert nicht und heute Abend ist doch das Fußballspiel. Kann ich zu dir kommen? Du hast doch einen Fernseher, oder? Ruf mich bitte schnell zurück.